Yo, hier ist der Pate, früher bekannt als The King. Das ist unser neues Album, hört es euch an. Yeah, Leute, das hier ist das neue Album von Hometown Records. Der Start in das neue Leben. Haut rein, hört es euch an, Mann. Der Pate, Black Peace, Cheer, Brett. Das ist das erste Album. Der Start in das neue Leben. Wir werden euch das Versprechen auf unsere Treue geben. Dass es nicht das Letzte von uns ist, wir bleiben auf dem Boden. Trotzdem haben wir unseren Blick stets aus nach oben. So machen wir den Scheiß weiter, auch klar für euch. Denn die Arbeit ist und war für euch. Jetzt habt noch viel Spaß und hört euch unser Album an. Und auch ich geh jetzt wieder an Stift und Zettel ran. Hier, das war unser Intro zu unserem neuen Album. Der Start ins neue Leben. Hier, der Pate, Black Peace. Cheer! Brett, das war's von uns erstmal. Viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch an ihn oder mich. Cheer! Bye bye. Haut da rein, aber haust du nicht zur Sölle. Das war's. Hör's dir an, Mann.